Da war auch irgendwo für Leute kennen zu mir. Weil das merkst du auch, ich habe mich in dem Kopf nur mit der. Also da hat immer das Problem bestanden, dass ich wahnsinnig stolz darauf war, dass sie mich geholt haben von meiner Person, weil ich damals als Drama immer noch wahnsinnige Minderwertigkeitskomplex gehabt gesagt. Und obwohl du eigentlich bin ich total gut integriert war schon anders. Ja, immer, ne? Ja. Ich glaube nie, also ich erinnere mich auch bei mir selbst, obwohl ich das jetzt auf der Geschichte halte, ich bin mal vorher in der Feuerwehr gekommen gefahren. Ne? Ich habe nie irgendjemand gefragt, was ist denn eigentlich mit deinem Bären? Das hat schon Leid gegeben. Also ich habe nie gefreut. Richtig, zum Beispiel. Ja, stimmt. Und es war in dem Sinn irrelevant. Es war irrelevant, verstehe ich noch nicht. Also hat auch niemand gesagt, das ist unser Bruder. Ja. Ich war, das war, also ich denke schon, dass mich das Ganze für mich selber wahnsinnig gestärkt hat. Mhm. Und ich denke halt auch, dass ich mir die Paranoia und Tramme letztendlich mal selber hingeschmissen kann. Ja. Naja gut, aber dann, wenn du halt nur so lebst, dann fällt es dir auch verdammt schwer, wenn du in den Kneipen solche Gespräche hast. Mhm. Verstehst du? Weil du einfach, naja, wie spiele ich das jetzt? Mhm. Dann ist, ich habe halt so viel Gedanken war ich halt immer bei der Musik. Mhm. Immer bei der Musik. Und auch in Berlin war das vielleicht auch ein Grund, dass ich auf immer davon ein Stück weit weg war. Mhm. Und halt dann auf immer, ach, wenn ich dann in den Knall gekommen bin, nicht mehr auf die Leute wirklich konzentrieren konnte. Also ich meine, das ist ja zum Beispiel für mich einer von den negativen Aspekten von der ganzen Geschichte. Auch mit einer der Gründe, warum ich willkommen bin, war, dass es nicht nur unausgesprochen, sondern wirklich ausgesprochen Nivellierung gab. Es gab halt nur ganz bestimmte Lebensfelder, auf denen ich studieren konnte. Und außerhalb dieser Felder gab es nichts. Also politisch aktiv zu sein. In Putin hat sich niemand für Politik interessiert. Das ist grauenhaft fand. Permanent, ne? Wenn du dich mit irgendjemandem zusammengesetzt hast, man hat noch zusammengesetzt nachts um 22:30 bei irgendeinem bei der Tüte oder beim Bon oder so, dann ist halt über irgendwas gequasselt. Was haben die Leute gequasselt über Geldsystems? Verstehst du? Da hat keiner darüber gequasselt, dass das und das politisch abgeht. Deshalb hat mich das im Anfang irritiert, als du gesagt hast, die politischen Sachen mit ihnen fließen lassen. Mir ist gar nicht bewusst, dass den Leuten bewusst war zu dem Zeitpunkt, dass es Politik gab. Politik war schlicht wie Bang. Da gab es nur eine eindeutige Einstellung, und das war die, Politik ist schlecht. Punkt. Und wir machen sowas. Ist richtig. Der Grund, weshalb ich das da einfließen lasse, ist halt mein heutiger Grund dafür. Mhm. Du hast mit Sicherheit irgendwo schon oder geprägt. Hat uns Linz in Politik, ja, ist schon richtig. Zumindest, also bis mich persönlich, bei mir hat es halt angefangen, wie ich ein bisschen mit Integration angefangen habe. Mhm. Da habe ich angefangen, ja, das war 86. Mhm. Und danach dann, wo Texte entstanden sind auf politische Ereignisse. Ja. Also ich erinnere mich sehr gut, dass ich danach in Berlin war die Anschaffung die Diskothek. Ja, und kurz darauf war die Bombe losgeschickt. Ja, und ich hatte wahnsinnige Panik da, dass in dem Orden Hotmarkt in Kaiserslautern oder so irgendwo rumgesucht. Wolf Mann hat in dem Orden gespielt und in der Nacht habe ich Text geschrieben. Zu Sache sind vorher nie passiert, sondern die Texte, heute auch nur die Texte, Kellerbach, das waren alles, was unter uns abgekommen ist. Oder unter uns im Zug auf Pittlingen, Kellerbach, Stadtrat oder sonst was, aber nie. Ach, ja, stimmt, ja. Der Blick war nicht so. Ich wollte es halt die Perspektive haben, von Anfang an. So das Inmischen und das ist so ein politisch denkend lassen. Das war in der Orks, war das von vorne dann eigentlich klar. Da hat aber so mehr davon gelehrt, dass so Leute wie Franz Bahl und ich halt so drauf waren. Mal schon wieder gar nicht. Mhm. Also ich meine, das ist aber heute auch so. Ich meine, es gibt heute, sagen wir mal, außer in Adams County und in dem Fall irgendwas machen wir politisch. Weil das der Enzi ist, von dem ich immer stelle, dass er einen politischen Ordnung hat. Ja? So mit dem Köllerbacher würde ich nicht. Das Situation, ich komme aufs Festival. Hast du schon? Ich treffe Leute auf dem Festival. Die schwätzen mit mir seit 10 Jahren das Ende selber. Die haben auch seit 10 Jahren das Ende selber Bild von mir. Die wissen überhaupt, was ich mache. Ah.